Die Generation der Studentenbewegung hatte als erste im 20. Jahrhundert alles. Vollbeschäftigung und eine Welt, die keine Grenzen des Neuen zu kennen schien. In jenen Jahren hielten Computer Einzug ins allgemeine Leben, kamen Sixpacks auf den Markt, es gab tiefkühlkostfrei Haus und der erste Mensch landete auf dem Mond. Der Szene-Psychotherapeut Jörg Bob schrieb fast 20 Jahre später: So werden die Träume von einem besseren Leben anspruchsvoller und es wächst der Schmerz darüber, dass die eigenen Verstümmelungen den Weg zu ihrer Erlösung versperren. Jetzt sollte das Glück nicht mehr in der Veränderung der Gesellschaft liegen, denn die war gescheitert, vielmehr in der Veränderung des Einzelnen, des Individuums. Die Revolution wandte sich den inneren Befindlichkeiten zu, schreibt der Historiker Paul Nolte. Der Blick richtete sich auf die Krisen und Probleme des Individuums. Das neue Motto hieß: Du kannst nur dich selbst ändern. Nicht die Arbeiterklasse sollte ihre Fesseln sprengen, sondern jeder selbst die seinen. Die 1980er und 1990er Jahre nannten Historiker und Soziologen später die Jahrzehnte der Individualisierung. Eigenaktivität und Persönlichkeitsentwicklung des Individuums galten als hohe Werte. Das Wohlbefinden von Körper und Seele rangierte auf der Liste der höchsten Güter ganz oben. Als immaterielles Gut jedes Einzelnen. Vor Partnerschaft, Familie, Gemeinschaft. Zur Rockmusik hatte man begonnen, individuell zu tanzen. Nun wurde der Solotanz, das Single-Dasein, zur neuen Lebensform. Die Welt als Ansammlung von Individuen, die ihren eigenen Stil, ihre Mode, ihren Geschmack zu Markte trugen. Wie der Entertainer, der in jeder Fernsehsendung einen anderen schrillen Anzug trägt. Oder in jeder denselben. Der neue psychologische Blick auf den Menschen als Individuum, den die Akteure als Befreiung erlebten, hatte aber weit mehr mit den ökonomischen Verhältnissen zu tun, als ihnen lieb war. Er deckte sich mit dem Erfordernis einer Wirtschaft, die statt nach Arbeitnehmern immer mehr nach unternehmerischen Einzelnen verlangt, die in einer Arbeitskultur der wechselnden Gelegenheiten sich ständig neu erfinden müssen. Der Soziologe Richard Sennett sprach schon früh vom flexiblen Menschen, der heute hier und morgen dort arbeiten muss und der daher gezwungen ist, seine Identität nicht mehr aus seiner gegebenen sozialen Stellung zu beziehen, sondern nur noch aus sich selbst, aus seiner Individualität. Der es schafft, immer besonders zu sein, damit er ein Profil hat, mit dem er sich behaupten kann. Sein Prototyp, der neue, kreative Selbstständige. In einer Welt, in der sich feste Arbeitsverhältnisse auflösen, gelten der Erfolg wie auch das Scheitern zunehmend als Ausdruck dessen, was jemand individuell aus seinem Leben macht. Und weniger als Ausdruck der Verhältnisse, in denen er lebt. Fähigkeiten, Konflikte und Mängel werden dem Einzelnen zugeschrieben, nicht den Institutionen. Forderte die Studentenbewegung noch die Selbstverwaltung der Institutionen, hieß die neue Aufgabe Selbstgestaltung des Individuums. Zählte Erich Fromm den Respekt vor der Individualität des anderen zur Kunst des Liebens, liebte das Post-68er-Individuum erst einmal sich selbst.